schau her, schau her, schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Wäre ein Garten mit Tauben und Wein und würde doch nie ein Schlaraffenland sein. Sie wäre ein Garten mit blühendem Mohn, darunter liegt nie ein gefallener Sohn. Schau her, schau her, schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. Ein Berg in die Wolken hinein und trotzdem nicht immer voll Sonnenschein. Es bliebe den Menschen noch vieles zu tun. Das Glück wüchse dann aus den Kinderschuhen. Schau her, schau her, schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her, schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Wir trügen statt Waffen dann Krüge aus Ton und unsere Welt würde wohnlich davon. Wir gössen die Gärten statt Kugeln aus Blei und sängen noch Lieder von heute dabei. Schau her, schau her, schau her, schau her. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Schau her, schau her,